Durch die Straßen der Stadt ziehen wir. Zwischen Schatten, Parallelen, dann Richtungen. Nehmen wir Zeit aus den Rinnsalen, lichtet sich manchmal ein Bunker. Weite ist ein Geschenk, das jemand vergaß. Im Nachtmodus sprechen Mond, Sonne und Schrecken. Bleiben Fragen offen, geistvoll vielleicht, das Lachen.